Erster zu dieser Zeit wurde Abia, der Sohn von Jerobeam, schwer krank. Zweiter Jerobeam sagte zu seiner Frau, dass sie sich verkleiden solle, damit niemand sie als Königin erkenne, bevor sie zum Propheten Ahia nach Silo gehe. Dritter, er befahl ihr, 10 Brote, Kuchen und einen Krug Honig als Geschenk mitzunehmen, damit der Prophet ihr sage, was mit dem Jungen geschehen werde. Vierter, die Frau von Jerobeam reiste nach Silo zum Haus von Ahia, der jedoch wegen seines hohen Alters fast blind war. Fünfter, der Herr hatte Ahia bereits gesagt, dass Jerobeams Frau kommen würde, um nach ihrem kranken Sohn zu fragen, und gab ihm Anweisungen für das Gespräch. Sechster, als Ahia ihre Schritte an der Tür hörte, rief er sie herein und fragte, warum sie sich verstelle, da er eine schlimme Nachricht für sie habe. Siebter, sie sollte Jerobeam ausrichten, dass Gott ihn zum Anführer Israels gemacht hatte, obwohl er nur ein einfacher Mann aus dem Volk war. Achter, Gott hatte das Königreich von Davids Familie weggenommen und es Jerobeam gegeben, aber Jerobeam war nicht so gehorsam wie David. Neunter, Jerobeam hatte schlimmere Dinge getan als alle vor ihm, weil er sich andere Götter und Bilder aus Metall gemacht hatte, um Gott zu provozieren. Zehnter, deshalb wollte Gott großes Unglück über Jerobeams Familie bringen und alle männlichen Nachkommen in Israel vollständig vernichten. Elfter, die Familienmitglieder, die in der Stadt sterben würden, sollten von Hunden gefressen werden, während die auf dem Feld von Vögeln gefressen würden. Zwölfter, der Prophet sagte der Frau, dass sie nach Hause gehen solle, denn sobald sie die Stadt betrete, würde ihr Kind sterben. Dreizehnter, ganz Israel würde um den Jungen trauern und ihn begraben, weil er das einzige Familienmitglied war, an dem Gott etwas Gutes gefunden hatte. Vierzehnter, Gott würde einen neuen König über Israel einsetzen, der die Familie von Jerobeam vernichten würde, und das würde schon bald geschehen. 15. Der Herr würde Israel so hart bestrafen, dass das Volk wie Schilf im Wasser schwanken würde, bevor er sie aus ihrem guten Land vertrieb. 16. Gott würde Israel verlassen, weil Jerobeam gesündigt und das ganze Volk dazu verführt hatte, ebenfalls Böses zu tun. 17. Als die Frau von Jerobeam nach Tirza zurückkehrte und die Türschwelle ihres Hauses betrat, starb der Junge tatsächlich. 18. Man begrub ihn und ganz Israel trauerte um ihn, genau wie der Herr es durch den Propheten Ahia angekündigt hatte. 19. Die restlichen Taten von Jerobeam, wie er Kriege führte und regierte, stehen in den Chroniken der Könige von Israel geschrieben. 20. Jerobeam regierte insgesamt 22 Jahre lang, bevor er starb und sein Sohn Nadab der neue König wurde. 21. In Juda regierte Rehabeam, der Sohn von Salomo, der 41 Jahre alt war, als er in Jerusalem König wurde. 22. Das Volk in Juda tat Dinge, die dem Herrn missfielen, und sie sündigten sogar noch mehr als ihre Vorfahren. 23. Sie bauten sich eigene Altäre und stellten religiöse Symbole auf jedem Hügel und unter jedem großen Baum auf. 24. Es gab sogar Menschen im Land, die verbotene religiöse Bräuche ausübten, indem sie den grausamen Vorbildern der vertriebenen Völker folgten. 25. Im fünften Jahr der Herrschaft von Rehabeam griff Shishak, der König von Ägypten, die Stadt Jerusalem an. 26. Er raubte alle Schätze aus dem Tempel des Herrn und aus dem Palast des Königs, einschließlich der goldenen Schilde Salomos. 27. Als Ersatz ließ König Rehabeam Schilde aus Bronze anfertigen, die er den Wachleuten am Eingang des Palastes anvertraute. 28. Immer wenn der König in den Tempel ging, trugen die Wachen diese Schilde und brachten sie danach wieder zurück. 29. Alle anderen Ereignisse aus der Regierungszeit von Rehabeam sind in den Chroniken der Könige von Juda aufgezeichnet. 30. Während der gesamten Zeit gab es ständig Krieg zwischen Rehabeam und Jerobeam. 31. Als Rehabeam starb, wurde er bei seinen Vorfahren in der Stadt Davids begraben, und sein Sohn Abia wurde sein Nachfolger.